ARD. Propaganda von Edward Bernays. Mir ist bewusst, dass das Wort Propaganda für viele einen negativen Beiklang hat. Wie man Propaganda beurteilt, sollte aber von den vertretenen Zielen und vom Wahrheitsgehalt der vermittelten Informationen abhängen. Das Wort Propaganda ist ein Fachausdruck, der, wie fast alles in dieser Welt, an sich weder gut noch schlecht ist, sondern erst durch den Gebrauch dazu gemacht wird. Prolog. Die Ordnung des Chaos. Wir werden von Personen regiert, deren Namen wir noch nie gehört haben. Sie beeinflussen unsere Meinungen, unseren Geschmack, unsere Gedanken. Ich führe folgende Gruppierungen, die im Weltalmanach unter A aufgeführt sind, beispielhaft auf. Die Liga zur Abschaffung der Todesstrafe. Der Bund zur Abschaffung des Krieges. Das amerikanische Buchhaltungsinstitut. Die amerikanische Schauspielergewerkschaft. Die amerikanische Vereinigung der Versicherungsmathematiker. Der internationale Advertising-Verband. Die nationale aeronautische Vereinigung. Die Ordnung des Chaos. Die bewusste und zielgerichtete Manipulation der Verhaltensweisen und Einstellungen der Massen ist ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaft. Und es ging ja tatsächlich in diesem Nachkriegs-USA, wie kriegen wir die Nachfrage wieder hin? Also die Idee war ja, wir müssen wahnsinnig viel mehr produzieren und konsumieren und dann läuft der Laden. Doch das ist nicht überraschend. Organisationen, die im Verborgenen arbeiten, lenken die gesellschaftlichen Abläufe. Sie sind die eigentlichen Regierungen in unserem Land. Die amerikanische Vereinigung der Antiquare. Die amerikanische Vereinigung für Bürgerrechte. Die amerikanische Vereinigung für Arbeit. AMERC, Rosenkreuzerorden. Dieser Zustand ist nur eine logische Folge der Struktur unserer Demokratie. Also das ganze Narrativ, was gesponnen wurde, den ganzen Status, der mitverkauft wurde, zielte ja darauf hin, dass die Leute mehr produzieren und konsumieren. Das war die Analyse von dem, was es braucht, damit dieses System weiterlaufen kann. Wir werden von Personen regiert, deren Namen wir noch nie gehört haben. Sie beeinflussen unsere Meinungen, unseren Geschmack, unsere Gedanken. Die amerikanische Vereinigung der Bogenschützen, der deutsche Aryan Gesangsverein, der amerikanische Bund der Astronomen. Doch das ist nicht überraschend. Wenn viele Menschen möglichst reibungslos in einer Gesellschaft zusammenleben sollen, sind Steuerungsprozesse dieser Art unumgänglich. Für seine Zeitgenossen war das ein wirklicher Erfolgsautor und war das ein großer Erfolg. Dann ist sehr, sehr wichtig zu schauen auf den Schlachthof von Chicago, die Wahrnehmung der Massenschlachtung in den Augen der zeitgenössischen Intellektuellen. Das ist eine Paradigma. Das zweite Paradigma ist Henry Ford, die Beginn der Automobilproduktion, die Taylorisierung. Und das dritte Paradigma ist die einsetzende Werbung im Sinne von wirklich verdeckt überzeugen wollender Werbung. In diesem Kontext steht Bernays. Definitionen. Erstens Propaganda, Substantiv, die Verbreitung ideologischer Ideen und Meinungen, um die Bevölkerung in einer bestimmten Weise zu beeinflussen. Nationalistische Propaganda machen. Synonyme Agitation. Zweitens abwertend, Werbung. Propaganda für jemanden etwas machen. Definition. Propaganda ist das Hauptwerk von Edward L. Bernays, welcher auch als Vater der Public Relations bezeichnet wird. Das Werk ist 1928 erstmals erschienen und ist bis heute die Grundlage für die moderne PR-Arbeit. Propaganda ist frei vom heute üblichen PR-Jargon und legt in klarer Sprache dar, worin sich Public Relations von Werbung unterscheidet. Es wird erklärt, warum und wie die Meinungen der Massen gesteuert wird. Es wird erläutert, wie sich unbewusste Konsumwünsche wecken oder auch politische Maßnahmen durchsetzen lassen. Somit ist Propaganda bis heute ein gültiges Standardwerk der Unternehmens- und Regierungskommunikation und gleichbedeutend wie die Strategieklassiker von Machiavelli und Clausewitz. der Titel Propaganda, der ist heute anders besetzt, dieses Wort, als es in den 20er Jahren besetzt war. In den 20er Jahren war der Begriff noch viel, viel unschuldiger, als er heute ist. Gilt auch für Werbung, für öffentliche Meinung allgemein. Heute haben wir den Begriff durch unsere Geschichte sehr, sehr stark verengt. Infiltrierung, Tiefeneinflussnahme, das ist das, was er eigentlich meint. Theoretisch bildet sich jeder freie Bürger seine eigene Meinung zu Fragen des öffentlichen Lebens wie zu seinem eigenen Verhalten. In der Praxis ist es jedoch kaum möglich, sich mit jedem komplexen ökonomischen, politischen und ethischen Zusammenhang auseinanderzusetzen und gar eine eigene Position dazu zu beziehen. Vermutlich käme man nicht in einem einzigen Fall zu einem befriedigenden Ergebnis. Weil dem so ist, haben wir uns freiwillig darauf geeinigt, dass unsichtbare Gremien sämtliche Daten filtern. Unsichtbare Gremien sämtliche Daten filtern, uns nur noch die wesentlichen Themen präsentieren und damit die Wahlmöglichkeiten auf ein verdauliches Maß reduzieren. Es kam damals auf, basierend auf Bernays und anderen Enkeln, Neffen und Urenkeln von Freud, dass die USA die Werbebranche begonnen hat, in den 50er Jahren tiefenpsychologische Elemente einzuführen in die Werbung. Also wir können die Leute unbewusst fangen, um sie zu Produktkäufen zu bringen. Das geht hin in die Farbgestaltung, in die Formgestaltung, in die Stimmgestaltung, in die Umgebung, in die Musikgestaltung. Das gab es ja alles in den 20er Jahren in dieser Form noch gar nicht. Als Marketingstrategie über geheime Verführer, ja, über so unterschwellige, nicht wahrgenommene, unterbewusste Mechanismen. Doch das ist nicht überraschend. Dieser Zustand ist nur eine logische Folge der Struktur unserer Demokratie. Wenn viele Menschen möglichst reibungslos in einer Gesellschaft zusammenleben sollen, sind Steuerungsprozesse dieser Art unumgänglich. Die Idee an sich ist ja eine gute, zu sagen, wieso soll nicht jeder Mensch immer mehr von allem haben können, wenn es dadurch keine Probleme auslöst. Also an sich ist die Narrative ja eine tolle Idee von Fortschritt, von wir kriegen immer mehr, wir können immer mehr, wir leisten uns immer mehr, allen geht es immer besser. Wenn wir jetzt eine Analyse machen von, was brauchen wir eigentlich, damit ein nachhaltiges Wirtschaftssystem funktionieren kann, wenn wir schnell dahin kommen, dass das genau Teil des Problems ist. Theoretisch entscheidet sich beim Kauf jeder für die beste und billigste Ware, die ihm angeboten wird. Von den Meinungsführern und den Medien, über die sie sich an die Öffentlichkeit wenden, übernehmen wir die Beweisführung und die diversen Positionen zu den Themen, die gerade diskutiert werden. Also Testimonial ist also jemand, der Zeugnis ablegt. Sie nehmen einen berühmten Menschen und er sagt dann, ich finde Nutella gut, obwohl der vielleicht gar nicht Nutella mag. Und dann wird Nutella gekauft. Das ist eigentlich Testimonial. Ich habe willkürlich die in Chicago erscheinenden und mit N beginnenden Titel aus dem Jahrbuch amerikanischer Zeitungen ausgewählt. Narod, eine böhmische Tageszeitung. Narod Polski, eine polnische Monatszeitschrift. NARD, ein Pharmajournal und die Unternehmensnachrichten. In der Praxis jedoch käme unser Wirtschaftsleben vollständig zum Erliegen, wenn wir alle Preise vergleichen würden und die Unmengen von Seifen, Textilien oder Brotsorten auch noch chemisch untersuchen wollten, bevor wir sie kaufen. The hidden persuader, die verborgenen. Und vom ethischen Führungspersonal, seien es Priester, berühmte Schriftsteller oder einfach prominente Vertreter der vorherrschenden Meinung, übernehmen wir die Normen für unser Verhalten in der Gesellschaft, an die wir uns in der Regel gebunden fühlen. Sozusagen das teuflische Moment der Propaganda liegt nicht daran, dass sie jemanden dazu bringt, die Partei A oder B zu wählen oder diese oder jene Auto zu kaufen oder diese oder jeden Saft zu trinken. Der nationale kulinarische Fortschritt. Das nationale Hundehalterjournal, der nordamerikanische Ingenieur. Um ein derartiges Chaos zu vermeiden, besteht eine stille gesellschaftliche Übereinkunft darüber, dass unser Blick durch den Einsatz von Propaganda lediglich auf eine reduzierte Auswahl an Gedanken und Gegenständen fällt. Das teuflische Moment der Bernays-Verführung ist, dass ja die Betroffenen im Zustand der naiven Idiotie gehalten werden. Die Bemühungen, unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte politische Standpunkte, Produkte oder Denkweisen zu lenken, sind dementsprechend umfangreich. Hier Exposure, wörtlich übersetzt, sich aussetzen. Also das heißt, wenn Sie als Bürger Werbung einfach nur ausgesetzt werden, das pure konfrontiert werden mit physischer Werbung, also über Bild, über Worte. Der Drogist. Das Aussetzen, das heißt die... Der Müller. Kontaktzahl, wie oft nehme ich ein Bild wahr? Der Juwelier. Der Nussfarmer. Umso wohlwollender werde ich dem gegenüber. Der Geflügelzüchter. Ganz, ganz aktuell, gerade das Beispiel mit dem Musikzimmer. Kaufen Sie jetzt! Ein Mozart-Klavier. Die besten Künstler benutzen es. Es ist billig. Es hält jahrelang. Was sind die wahren Ursachen dafür, dass ein Käufer sein Geld für ein neues Auto ausgibt? Weil er beschlossen hat, den Nutzen Transport höher einzuschätzen? Nein, er kauft einen Wagen, weil es in seiner Gruppe derzeit angesagt ist, Autos zu kaufen. Darum macht sich der moderne Propagandist ans Werk und sorgt dafür, dass die Mode sich ändert. Er könnte an die tief verwurzelte Sehnsucht nach Häuslichkeit appellieren. Vielleicht sind die Menschen für die Idee eines Musikzimmers im Haus zu begeistern. Aber wie kommen sie auf diese Idee? Die könnte ihnen in den Sinn kommen beim Besuch einer Ausstellung mit Musiksalons, die der Propagandist extra organisiert hat und die er von bekannten, meinungsbildenden Innenarchitekten hat einrichten lassen. Es steigert die Wirkung und das Prestige dieser Räume, indem er sie mit seltenen und wertvollen Wandteppichen ausstattet. Um die Veranstaltung noch interessanter zu machen, lädt er darin zu einem Konzert oder einem Festakt ein, an dem vorsorglich auch Schlüsselpersonen teilnehmen werden. Ein berühmter Geiger, ein populärer Künstler. Zum Beispiel ein berühmter Geiger, ein populärer Künstler und dazu eine hochrangige Persönlichkeit der Gesellschaft. Durch den Einfluss dieser Schlüsselpersonen auf andere Gruppen erhält die Idee eines Musikzimmers im öffentlichen Bewusstsein einen Stellenwert wie nie zuvor. Sowohl das Auftreten der meinungsbildenden Persönlichkeiten als auch der von ihnen repräsentierte Gedanke werden anschließend über verschiedene Kommunikationskanäle auf das breite Publikum projiziert. Berühmte Architekten, Meister der Zunft. Unterdessen wurden berühmte Architekten davon überzeugt, dass ein Haus von heute ein Musikzimmer braucht und deshalb integraler Bestandteil ihrer Entwürfe sein sollte. Vielleicht mit einer speziell dafür vorgesehenen Raumecke für das Klavier. Was die Meister der Zunft vormachen, werden weniger einflussreiche Architekten natürlich nachahmen. Der Musiksalon wird akzeptiert werden. Und so wird der Musiksalon Schritt für Schritt im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankert. Was man haben muss. Der Musiksalon wird akzeptiert werden, weil er zu etwas aufgebaut worden ist, was man haben muss. Was man haben muss. Und wer, ob Mann, ob Frau, einen Musiksalon besitzt oder im Wohnzimmer eine Musikecke eingerichtet hat, wird natürlich den Kauf eines Klaviers in Erwägung ziehen. So, als wäre es ganz allein seine eigene Idee gewesen. Einst war es der Hersteller, der zum Käufer sagte: Bitte kauf mein Klavier. Nun sagt der Kunde zum Hersteller: Bitte verkauf mir ein Klavier. Das haben wir im Sozialen ein Stück weit auch. Wenn sich neue Trends durchsetzen, hat man auch immer erst so die Phase von, sind ein paar Spinner. Und irgendwann, und es gibt verschiedene Studien, die sagen, zwischen 10% und 20% von Menschen, die in einem System in Austausch sind, sich verständigen darüber, was ist eigentlich die richtige Art oder die adäquate Art, Dinge zu tun oder zu lassen. Wenn die erreicht sind, 10% bis 20%, dann hat das so eine Wirkmacht, so eine Sichtbarkeit. Das sind so Momente, da kippt's. Da ist eine Offenheit auf einmal, die Dinge zu hinterfragen. Benesset war ja politisch, ich würde sagen, ein naiver Mensch, Ali war ein politischer Idiot. Er hat erst sehr viel später gemerkt, welche Rezeption, also etwa sein Werk, bei Goebbels erlebt. Und es gibt später Auseinandersetzungen von Bernays, dem Wiener Juden, mit dem Holocaust, die sozusagen so stotternder Natur sind. Plötzlich die ganze teuflische Seite dessen sieht, was er nur naiv wahrgenommen hat. Das ist aber heute weg. Bei denjenigen, die heute Herrn Trump als Erfrischung erleben und seinen tollen neuen politischen Stil, ist diese politische Naivität des Frühkapitalismus wieder da. Wir werden von Personen regiert, deren Namen wir noch nie gehört haben. Vielleicht wäre es besser, wenn wir nicht auf Propaganda und professionelle Interessensvertretung setzten. Sie beeinflussen unsere Meinungen, unseren Geschmack unsere Gedanken. Sondern auf Komitees weiser Persönlichkeiten, die unsere Regierung aussuchen, die unser Verhalten im privaten wie im öffentlichen Leben vorschrieben und für uns entscheiden würden, welche Kleidung und welche Ernährung für uns am besten ist. Aber wir haben das entgegengesetzte Modell gewählt, den freien Wettbewerb. Nun müssen wir einen Weg finden, wie dieser freie Wettbewerb möglichst reibungslos funktioniert. Und deshalb hat sich die Gesellschaft einverstanden erklärt, über Propaganda und Meinungsmanagement gesteuert zu werden. Der Begriff Iron Cage ist eigentlich von Max Weber geprägt, der Stabilisierung von Gesellschaften auch angeschaut hat. Dass es nicht nur die Ideen sind, die uns steuern, sondern dass wir diese Ideen ja auch in bestimmte Prozesse überführen. Wir bauen Hierarchien auf und einer hat das Sagen und gibt das nach unten weiter. Und diese Strukturen begegnen uns dann wiederum als Realität. Iron Cage, also dieser Käfig, und also unsere Freiheit vorstrukturiert und einschränkt in dem, was wir uns zukünftig vorstellen können. Es gibt einige Kritik an diesem Verfahren. Es heißt, Nachrichten würden manipuliert. Der Chiropraktiker. Der Fleischgroßhändler. Einzelne Persönlichkeiten erhielten zu viel Bedeutung. Der Holzhändler, der Textilien-Einzelhändler. Und politische Ideen, kommerzielle Erzeugnisse und soziale Vorstellungen. Der Spiritualist, der Immobilienmakler, das Butter- und Eierblatt. Würden mit viel zu großem Aufwand im Bewusstsein der Massen verankert. Der nordamerikanische Banker, der nordamerikanische Veterinär, das nationale Steuerberatermagazin. Und schließlich gibt es die Befürchtung, dass die Instrumente, mit denen die öffentliche Meinung erzeugt und gelenkt wird, missbraucht werden können. Dem steht jedoch gegenüber, dass die Organisation und Fokussierung der öffentlichen Meinung für ein geregeltes Zusammenleben unerlässlich ist. Je komplexer unsere Zivilisation wird, und je deutlicher sich zeigt, wie nötig die im Hintergrund arbeitenden Führungsinstanzen sind, desto konsequenter werden die technischen Mittel zur Steuerung der öffentlichen Meinung entwickelt und eingesetzt. Je komplexer unsere Zivilisation wird, Druckerzeugnisse, Zeitung, Eisenbahn. Je deutlicher sich zeigt, wie nötig die im Hintergrund arbeitenden Führungsinstanzen sind, Telefon, Telegraph, Radio, erlauben es strategische Überlegungen und technische Anweisungen an eine Vielzahl miteinander verbundener Zentren zu vermitteln, Druck, Telefon, Radio. So entsteht Druckerzeugnisse, Zeitung, Eisenbahn, ein effektiver Diskurs, Telefon, Telegraph, Radio, der politischen Meinungsbildungsprozesse, Telefon, Telegraph, Radio, eine völlig neue Dimension eröffnet. Je komplexer unsere Zivilisation wird. Und je deutlicher sich zeigt, wie nötig die im Hintergrund arbeitenden Führungsinstanzen sind, desto konsequenter werden die technischen Mittel zur Steuerung der öffentlichen Meinung entwickelt und eingesetzt. Ein effektiver Diskurs. Telefon, Telegraph, Radio. Der politischen Meinungsprozessen. Telefon, Telegraph, Radio. Eine völlig neue Dimension eröffnet. Bernays ist ein Technokrat der Propaganda, ein Technokrat der Massenverführung, auch ein kreativer Intellektueller der Massenverführung. Das alles wäre vielleicht im Zustand der Naivität, wenn es nur darum geht, dass wir Coca-Cola trinken und nicht Pepsi-Cola. Das alles kann nicht mehr im Zustand der Naivität sein, da einer der begeisterten Rezipienten von Bernays, Joseph Goebbels. Im Wörterbuch von Funken-Wagnalls fand ich den Begriff auf vier unterschiedliche Weisen definiert. Erstens. Eine Gruppe von Kardinälen, die Überwacher ausländischer Gesandtschaften, auch das Propagandakolleg in Rom, 1627 von Papst Urban VIII., als Sancta Congregatio de Propaganda Fide für die Ausbildung von Missionspriestern gegründet. Zweitens, daraus abgeleitet, jede Institution oder Initiative, die eine Doktrin oder ein System verbreitet und unterstützt. Eins, die neue Propaganda. Wenn man es geschichtlich betrachtet, gab es ja verschiedene größere Narrativen, mit denen eigentlich die Welt angetreten oder eine Gesellschaft angetreten ist. Und deshalb diese Wichtigkeit von einer verbindenden Erzählung ist immer gegeben. Und dann hattest du unterschiedliche Menschen, die das natürlich übertragen haben. Ne? Die Priester, die Krone, die Adligen waren es früher. Die waren ja die Geschichtenerzähler eigentlich, die für die anderen den Raum geschaffen haben. Was macht diese Gemeinschaft aus? In welche Richtung bewegt sie sich? Was ist tabu? Was ist in Ordnung? Worum geht es hier eigentlich? Wer hat Zugang zu was? In einer Zeit, als Könige noch Könige waren. In einer Zeit, als Könige noch Könige waren, sprach Ludwig der 14. den bescheidenen Satz: L'état, c'est moi. Der Staat bin ich. L'état, c'est moi. Und traf den Nagel damit recht genau auf den Kopf. Aber die Zeiten haben sich geändert. Die Macht wurde den Königen entrissen und sie wurde dem Volk gegeben. Die Meinung der Massen ist leicht formbar. So dass ihre Kraft in die gewünschte Richtung gelenkt werden kann. Unsere heutige Gesellschaftsstruktur würde ohne diese Praxis nicht funktionieren. Wenn immer etwas von allgemeiner Bedeutung unternommen werden soll, sei es in den Bereichen Politik, Finanzen oder Bildung, dient Propaganda als Mittel zur Durchsetzung. Jetzt kommt dieser eigenartige Widerspruch, dass die Massen, die einerseits dazu da sind, dass er sein Geld verdient, dass die Massen so dumm sind. Und zwar dumm nicht im intellektuellen Sinne, sondern dass er so raffiniert ist, dass sie Opfer seiner Techniken werden. Und das ist schon faszinierend. Aber Bernays ist ein Verbrecher, der fasziniert ist von der Raffinesse des Verbrechens. Jeder Einzelne kommt mit exakt den gleichen Druckerzeugnissen in Berührung wie Millionen seiner Mitbürger. Warum sage ich jetzt Verbrecher? Warum ist das überhaupt angemessen? Wenn all diese Millionen Rezipienten den gleichen Reizen ausgesetzt sind. Weil er Propaganda einsetzt, wissend, dass sie nicht bemerkt wird oder sozusagen sich geradezu darauf kapriziert, dass sie nicht bemerkt wird. Erhalten sie alle die gleiche Prägung. Das heißt, sie haben ja nicht etwas, das man Überzeugungsarbeit nennen könnte oder Argumentation oder Diskurs oder von mir aus auch im religiösen Sinne Mission, sondern sie haben etwas, das fast in einer drogenhaften, opiathaften Vorstellung sozusagen Masse dahin stimulieren will, dass sie formbare, führbare Masse ist. Vielleicht klingt es übertrieben zu behaupten, dass die meisten öffentlich diskutierten Themen in Amerika der Bevölkerung auf diese Weise vorgekaut werden. Und dieser Widerspruch ist im Grunde genommen ein ganz grundsätzlicher. Und das gilt auch für jedes demokratische Denken und ist auch ein Teil der politischen Kultur bis heute. Wir denken Macht in zwei verschiedenen Kategorien. Und doch. Wir denken sie einerseits politisch als souverän. Und doch. Die Gewalt geht vom Volk aus. Und wir glauben, dass dieser Souverän, das ist eine Folge der Aufklärung, dass dieser Souverän schlau ist. Vielleicht klingt es übertrieben zu behaupten. Das ist der, wenn Sie so wollen, der lichtvolle Teil. Und doch. Das gleichzeitig erleben wir Masse, aber dort, wo wir sie erleben, als Ressentiment beladen, als dumm. Vielleicht klingt es übertrieben zu behaupten. Als agitierbar. Dass die meisten öffentlich diskutierten Themen in Amerika der Bevölkerung auf diese Weise vorgekaut werden. Und das gilt eben nicht nur für den mittelalterlichen Marktplatz, wo zur Hexenverbrennung applaudiert wird. Das gilt nicht nur in den Ressentiments gegen bestimmten religiösen Bewegungen. Propaganda ist der Mechanismus, mit dem Ideen im großen Stil gestreut werden. Das gilt natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Wenn Sie sehen wollen, wie dumm Menschen sein können, müssen Sie sich Facebook-Account zulegen. Propaganda, hier im weiteren Sinne verstanden, als der wohlorganisierte Versuch, einen bestimmten Glauben oder eine Doktrin zu verbreiten. Also ich glaube, Herr Goebbels hat in seinem Sportpalast nur 6.000 oder 7.000 Leute gehabt. Das ist verglichen mit dem, was Herr Zuckerberg heute an Publikum hat, ja geradezu eine Kleinveranstaltung gewesen. Zu dieser Zeit war es für Frauen ein Tabu zu rauchen. Und einer seiner frühen Klienten, George Hill, der Präsident der American Tobacco Company, fragte Bernays nach einer Möglichkeit, dieses Tabu zu brechen. Wir verlieren die Hälfte unseres Marktes, denn Männer haben gegenüber Frauen das Tabu eingeführt, in der Öffentlichkeit zu rauchen. Kannst du was dagegen tun? Ich sagte, lass mich darüber nachdenken. Und dann sagte ich, ich brauche deine Erlaubnis, einen Psychoanalytiker zu besuchen, um herauszufinden, was Zigaretten für Frauen bedeuten. Er sagte, was soll das kosten? Also rief ich Dr. Brill an. A.A. Brill, der ein führender Psychoanalytiker zu der Zeit in New York war. A.A. Brill war einer der ersten Psychoanalytiker in Amerika. Und für eine große Summe erklärte er Bernays, dass Zigaretten ein Symbol für den Penis waren und für die sexuelle Macht des Mannes. Er sagte zu Bernays, wenn er einen Weg finden würde, Zigaretten zu einem Symbol zu machen, das die männliche sexuelle Macht herausfordert, Dann würden Frauen rauchen. Dann hätten sie ihren eigenen Penis. Jedes Jahr gab es in New York eine Osterparade, zu der tausende Zuschauer kamen. Und Bernays beschloss, dort ein Event zu veranstalten. Ein Event? Er überzeugte eine Gruppe Debütantinnen. Reicher Debütantinnen. Zigaretten unter ihren Kleidern zu verbergen. Unter ihren Kleidern? Dann sollten sie sich der Parade anschließen. Mit einem Signal, das Bernays geben würde, sollten sie sich mit großer Geste eine Zigarette anzünden. Lighting torches of freedom. Bernays informierte die Presse darüber, dass er gehört habe, dass eine Gruppe Stimmrechtlerinnen sich darauf vorbereite, zu protestieren, um, wie sie es nannten, Fackeln der Freiheit zu entzünden. Lighting torches of freedom. Er wusste, dass alle Fotografen kommen würden, um diesen Moment festzuhalten. Torches of Freedom. Und er war bereit dafür. Mit dem Slogan Torches of Freedom. Was ist auf jeder amerikanischen Münze? Die Freiheitsstatue. Die Fackel hochhält. Und jeder, der an den amerikanischen Grundwert der Freiheit glaubte, sah sich gezwungen, ob er wollte oder nicht, diese Bewegung zu unterstützen. Denn die Frauen erhoben die Fackeln dieser Freiheit. Emotion, Erinnerung und ein Slogan. There wasn't a newspaper in the United States. Even the New York Times had a front-page story. Debutantes light torches of freedom to protest man's inhumanity. Der Verkauf der Zigaretten an Frauen stieg und stieg. Eine Frau, die raucht, ist stark. Eine Frau, die raucht, ist unabhängig. Auch heute noch. Du brauchst es vielleicht nicht. Aber du fühlst dich besser damit. Du benutzt es vielleicht nicht. Aber es macht dich zu einem anderen Menschen. Politik war das erste große Business in Amerika. Das Business hat alles gelernt, was Politik zu lehren vermag. Aber die Politik hat es verfehlt, etwas von den Methoden zu lernen, die das Business für die Massenverteilung von Ideen und Produkten verwendet. Kunde ist König, das ist eine schlichte Lüge. Erst wird der Kunde brainwashed ab dem dritten Lebensjahr. Es gibt Werbekampagnen. Jeder von uns in Deutschland sieht zwischen 3.000 und 13.000 Werbebotschaften pro Tag. Also erst werden wir brainwashed, werden in einem unglaublichen Ausmaß bestimmten Bildern und Bedürfnissen, Scheinbedürfnissen ausgesetzt. Und dann sagt man ganz scheinheilig, wir befriedigen nur eure Bedürfnisse. Also das ist meiner Meinung nach das System ganz schief. Der grandiose Erfolg der Propaganda im Krieg hat den Weitsichtigen die Augen geöffnet für die Möglichkeit von Manipulation der Massenmeinung in allen Bereichen des Lebens. Im Krieg hatten die amerikanische Regierung und diverse Vereinigungen eine vollkommen neue Methode zur Gewinnung öffentlicher Akzeptanz angewandt. Sie sprachen den Einzelnen nicht nur über sämtliche Kanäle an, visuell, grafisch und auditiv, um ihn für die nationale Sache zu gewinnen. Darüber hinaus versicherten sie sich auch der Unterstützung der Schlüsselpersonen aller gesellschaftlichen Gruppen. So gewannen sie automatisch die Unterstützung von ganzen Burschenschaften, Religionsgemeinschaften, Wirtschaftsvereinigungen, patriotischen Vereinen, sozialen und regionalen Gruppen, deren Mitglieder die Meinung ihrer Anführer oder Sprecher übernahmen. Außerdem machten sich die Manipulatoren der öffentlichen Meinung parallel dazu die Klischeevorstellungen und Verhaltensmuster der Öffentlichkeit zunutze. So provozierten sie Massenreaktionen gegen die angeblichen Gräueltaten, den Terror und die Tyrannei des Feindes. Es war also nur logisch, dass denkende Menschen sich fragten, ob es nicht möglich sei, eine ähnliche Technik auch für die Probleme in Friedenszeiten anzuwenden. In der Tat unterscheiden sich die Propagandatechniken von heute erheblich. Neue Propaganda? Von denen, die vor 20 Jahren eingesetzt wurden. Sie befassen sich nicht mehr nur mit dem Individuum. Sie widmen sich vielmehr auch oder vor allem der... Nicht mehr nur mit der Gesellschaft als Ganzes, widmen sich vielmehr der Anatomie der Gesellschaft, mit ihren zahllosen, verästelten und miteinander verwobenen Gruppierungen. Sie sehen den Einzelnen nicht nur als Zelle innerhalb der Gesellschaft, sondern als Zelle, die in gesellschaftlichen Einheiten organisiert ist. Wird ein Nerv des Organismus, Gesellschaft, an einem sensiblen Punkt gereizt, wird automatisch eine Reaktion bei bestimmten anderen Elementen dieses Organismus hervorgerufen. Propaganda, Pronandanganda, Poropoaguano, Propopoagenda, Propogenda, Propaganda, Propagandas, Propaganda. Der Propagante von James Thurber. Es war einmal, und sehr lange ist das noch gar nicht her, ein wunderschöner Gante. Er war groß und stark, glatt und sauber und beschäftigte sich vorwiegend damit, für seine Frau und die Kinder zu singen. Was für ein properer Gante, bemerkte jemand, der ihn singend im Hof auf- und abstolzieren sah. Das hörte eine alte Henne und sie erzählte es abends auf der Hühnerstange ihrem Gemahl. Von Propaganda war die Rede, zischelte sie. Ich habe dem Burschen nie getraut, versetzte der Hahn. Und tags drauf ging er im Hof umher und sagte jedem, der es hören wollte, der schöne Ganter sei ein höchst gefährlicher Vogel. Aller Wahrscheinlichkeit nach ein Habicht im Gänserichgewand. Eine kleine braune Henne erinnerte sich, dass sie einmal von Weitem beobachtet hatte, wie der Ganter im Walde mit einigen Habichten sprach. Die führten etwas im Schilde, versicherte sie. Eine Ente berichtete, der Ganter habe einmal zu ihr gesagt, er glaube an gar nichts. Und er hat auch gesagt, dass er Fahnen hasst, fügte die Ente hinzu. Das Perlhuhn entsann sich, einmal gesehen zu haben, wie jemand, der dem Ganter auffallend ähnelte, etwas warf, was einer Bombe auffallend ähnelte. Zwei. Die neuen Propagandisten. Wer sind diese Personen? Wer sind diese Personen, die uns, ohne dass wir es merken, unsere Ideen eingeben? Die uns sagen, wen wir bewundern und wen wir verabscheuen sollen. Was wir über Einfuhrzölle denken sollen. Oder die Einwanderung. Die uns sagen, wie unser Haus gestaltet sein sollte. Welche Möbel wir darin aufstellen. Welche Mahlzeiten wir servieren. Welche Filme wir großartig finden. Und über welche Witze wir lachen sollen! Auf dieser Liste stünde selbstverständlich der Präsident der Vereinigten Staaten und die Mitglieder seines Kabinetts. Die Senatoren und Abgeordneten des Kongresses. Die Gouverneure der 48 Staaten. Die Präsidenten der Handelskammern in den 100 größten Städten. Die Vorstandsvorsitzenden der 100 größten Industrieunternehmen. Die Vorsitzenden der Gewerkschaften. Die Präsidenten der nationalen Berufsverbände und Bruderschaften. Die Herausgeber der 100 wichtigsten Zeitungen und Zeitschriften. Die 50 populärsten Schriftsteller. Die Präsidenten der 50 wichtigsten Wohltätigkeitsorganisationen. Die 20 bedeutendsten Kino- und Theaterproduzenten. Die 100 anerkanntesten Führungsfiguren der Modebranche. Die Präsidenten unserer Colleges und Universitäten. Die mächtigsten Finanziers der Wall Street. Die bekanntesten Sportler. Und so weiter. Ich selbst hatte mal einen Ruf von einem Münchner Unternehmensberater für eine Professur an der Hochschule München für Corporate Finance. Wer bewirbt sich auf eine Professur Corporate Finance, Investment Banking? Sicherlich niemand, der Investment Banking richtig kritisiert oder dem kritisch gegenübersteht. Das heißt, die Vorauswahl ist bereits so, dass sie brainwashed people bekommen, dass sie Leute bekommen, die dieser Industrie gegenüber positiv stehen. Und dann sucht man unter dieser Vorselektion den geeignetsten aus. Es gibt in den vielen Bundesländern gar kein Recht mehr, die überhaupt noch einzusehen, diese Verträge. Das heißt, sie kommen an irgendeine Hochschule, es gibt eine in, da erfahren sie dann über Windkraftenergie und der Professor kommt von Nordex. Und es wird teilweise gar nicht mehr ausgewiesen. Das heißt, sie kommen als Student an irgendwelche Institute und sie kriegen gar nicht mehr mit, dass das mal eine Stiftungsprofessur war, die von einem Industriegeber implementiert war. Die wird dann nach 5 Jahren in der Regel von Staatsgeldern übernommen und sie sehen das den Menschen gar nicht mehr an. Dann erfährt kein Mensch irgendwas und dann kriege ich für mein Geld den hauptsächlichen Output. In wissenschaftlicher Forschung kann es niemals um Profit-Output gehen. Das ist eine unabhängige Forschung. In dem Moment, wo Industriegelder fließen, geht es nicht mehr um Wahrheit. Aber der Auftrag unserer Universitäten ist Wahrheit, ist Wahrhaftigkeit. Aber in dem Moment, wo ich weiß, dass ich die Technik nicht nur dazu verwenden kann, jemanden, ohne dass er es bemerkt, das ist ja immer das wesentliche Moment, dazu zu bringen, einen bestimmten Sirup zu trinken, nämlich Coca-Cola, sondern möglicherweise auch einem Angriffskrieg zuzustimmen oder einen Völkermord zu tolerieren, ist der ursprüngliche Euphemismus natürlich nicht mehr zu ertragen. Der grandiose Erfolg der Propaganda im Krieg hat den Weitsichtigen die Augen geöffnet. Immer wieder zu hinterfragen. Für die Möglichkeit von Manipulation der Massenmeinung in allen Bereichen des Lebens. Warum machen wir das jetzt so? Im Krieg hatten die amerikanische Regierung und diverse Vereinigungen eine vollkommen neue Methode zur Gewinnung öffentlicher Akzeptanz angewandt. Warum ist das jetzt die gangbare Lösung? Sie sprachen den Einzelnen nicht nur über sämtliche Kanäle an, visuell, grafisch und auditiv, um ihn für die nationale Sache zu gewinnen. Und warum soll der das jetzt bekommen und der nicht? Darüber hinaus versicherten sie sich auch der Unterstützung der Schlüsselpersonen aller gesellschaftlichen Gruppen. Und ich glaube, was wir heute genau das brauchen, ist dieser Befreiungsschlag gegen diese alte Geschichte. Es gab eine Phase, in der die wichtigsten Grundzüge der Regierungspolitik von einem einzigen Mann, dem republikanischen Senator Mark Hanna, bestimmt wurden. Nein, es kann nicht mehr gut sein. Von einem einzigen Mann, dem republikanischen Senator Mark Hanna. Ein Ku Klux Klan-Agitator wie Simmons kann es ein paar Jahre lang schaffen. Müssen diese Geschichte knacken. Kann es ein paar Jahre lang schaffen. Millionen Menschen auf eine Politik der Intoleranz und Gewalt einzuschwischen. If you could use propaganda for war, you could certainly use it for peace. Solche Figuren repräsentieren in typischer Weise, was sich die Öffentlichkeit unter dem Begriff unsichtbare Regierung vorstellt. Und die nächste Frage, was ist der Umkehrschluss? Das heißt ja, dass Sie dafür sprechen, dass wir das beibehalten sollten, was heute läuft. Aber wir reden ja darüber, dass das nicht funktioniert. The hidden persuader. Was sich die Öffentlichkeit unter dem Begriff unsichtbare Regierung vorstellt. Aber die Angst vor dem Kipppunkt, im Grunde genommen in diesem Fall einem Kipppunkt, von dem wir alle richtig viel Angst haben, auch legitimerweise, glaube ich. Selten denken wir daran, dass es auch auf anderen Gebieten graue Eminenzen gibt, die genauso große Macht haben wie die genannten Politiker. Hält uns davor zurück, dem Ding früher den Stecker zu ziehen, als es für die Erhaltung der Grundlagen, auf die wir morgen aufbauen müssen, gut wäre. Die prominente Tänzerin Irene Castle propagiert die Kurzhaarfrisur für Frauen. Und 90% aller modebewussten Frauen folgen ihr. Pariser Modezahn erklären Röcke für modisch, die so kurz sind. Dass das Objekt der Verführung die Verführung selbst nicht bemerkt. Die so kurz sind, dass noch vor 20 Jahren jede Frau dafür von der New Yorker Polizei verhaftet und ins Gefängnis geworfen worden wäre. Und die gesamte, hunderte Millionen Dollar schwere Damenbekleidungsindustrie muss sich ihrem Diktat beugen. Also es kann mir niemand erzählen, dass nicht die meisten Menschen gar nicht mehr dran glauben, dass wir immer höher, schneller, weiter für alle bringen können. Menschen, wenn sie mal rollenbefreit denken, sehen das ja oft schon. Also Presse und ökonomische Maulkorb. Es gab bei den Togal-Werken, das war damals ein kleinerer Pharmaproduzent, die unter anderem Kopfweh-Tabletten hergestellt haben, dass irgendwie ein Leck war in diesem Werk und der Boden ist da kontaminiert worden, ist da verseucht worden. Vodafone Sol, Plaza del Sol in Madrid, wo der Platz umbenannt wurde für 2 Jahre in Vodafone Sol. Da gab es sehr große Proteste in der spanischen Bevölkerung und Wut bei den Madrilenen. Es stimmt, Kooperation mit der Industrie ist wichtig. Ich bin ja in der Hochschule für angewandte Wissenschaft, wenn es von gleich zu gleich ist. Aber wir Hochschulen sind über die letzten 20 Jahre so ausgetrocknet worden, dass es nicht mehr auf Augenhöhe ist. Das und das passiert bei Togal. Und da war die Antwort der Süddeutschen Zeitung schon vor über 30 Jahren, Togal ist ein wichtiger Anzeigenkunde von uns. Wir wollen von einer Berichterstattung Abstand nehmen. Wir fallen auf die Knie und betteln um Gelder, um Drittmittel aus der Industrie. Bitte, bitte, gebt uns. Das ist keine Kooperation. Vodafone, Sol, Plaza del Sol. Darüber wurde nicht berichtet in den großen Medien in Spanien, El País, El Mundo. Das ist Machtpenetration, das ist Machtausübung. Aber wenn der eine diktiert, was zu machen ist, weil er mit den Geldscheinen wedelt, das ist keine Forschung mehr, das ist keine freie Forschung mehr. Das ist schädlich für unser Land. Denn da kommen dann Ergebnisse raus, die teilweise verschleiert werden, wenn sie unliebsam sind. Da geht es nicht mehr um Wahrheit. 3. Die Psychologie der Public Relations. Propaganda ist nicht als Wissenschaft im akademischen Sinn zu bezeichnen. Aber sie ist auch mehr als eine rein empirische Angelegenheit. Sie versucht, aus der direkten Beobachtung des Verhaltens der Massen eindeutige Erkenntnisse abzuleiten. Und verwendet als Grundlage ihres Vorgehens die erkannten Muster, die sich als stabil und relativ regelmäßig erwiesen haben. Der moderne Propagandist studiert sein Forschungsobjekt objektiv und systematisch, wie im Labor. Er untersucht zum Beispiel, welche Eigenschaften eines Produktes an Attraktivität verloren haben und in welche Richtung sich der Publikumsgeschmack gerade wendet. Wenn es um die Auswahl des Familienautos geht oder um den Kauf von Hemden und Anzügen für den Mann, wird er sicherlich untersuchen, ob nicht die Ehefrau die eigentliche Kaufentscheidung trifft. Selbst in dem eng eingegrenzten Feld der Massenpsychologie gibt es zwangsläufig ein relativ großes Maß an Unsicherheit. Aus dem schlichten Grund, dass der Gegenstand ihrer Untersuchung der Mensch ist. Wenn man die Anführer beeinflussen kann, ob mit oder ohne ihr Einverständnis und Wissen, kann man das automatisch auch mit der von ihnen gelenkten Gruppe tun. Steht kein Vorbild eines Führers zur Verfügung, muss die Herde für sich selbst denken. Dabei greift sie zurück auf Klischees, Schlagworte oder Bilder, die für ein ganzes Bündel von Ideen und Erfahrungen stehen. Menschen sind sich selten der wirklichen Beweggründe ihres Handelns bewusst. Vor allem die Psychologie der Schule Sigmund Freuds hat aufgezeigt, dass der Mensch vieles denkt und tut, um unterdrückte Wünsche und Sehnsüchte zu kompensieren. Eine Ware wird nicht wegen ihres spezifischen Werts oder wegen ihres Nutzens begehrt, sondern weil sie als Symbol für etwas anderes steht. Für eine Sehnsucht, die der Konsument sich aus Scham nicht eingesteht. Menschen sind oft von Beweggründen getrieben, die sie vor sich selbst verbergen. Der Propagandist muss die wahren Motive erkennen und darf sich nicht damit zufrieden geben, ganz gleich welche Regierung, was die Menschen selbst als Beweggründe angeben. Ob monarchisch, konstitutionell, demokratisch oder kommunistisch. Sie alle sind von der öffentlichen Zustimmung abhängig, egal welche Ziele sie erreichen wollen. Ich habe große Freude an dem Begriff der Lügenpresse. Weil ein bisheriger Gatekeeper der öffentlichen Meinungsbildung, die Journalisten, bisher geglaubt haben, sie seien in dem, was sie tun, sakrosankt. Das dürfe man nicht hinterfragen. Die immer die Welt unterschieden haben in Politiker, die ein schmutziges Geschäft betreiben, in PR-Leute wie mich, die ein gut bezahltes schmutziges Geschäft betreiben und sie die Ware der vierten Gewalt. Das ist natürlich ein Mythos. Was an Lügenpresse richtig ist, ist einfach, jede Kommunikation ist interessengeleitete Kommunikation. Wem nützt das? Wer steht dahinter? Hier wird das aber benutzt, wenn ich jetzt sozusagen mit der Art und Weise, wie die Rechtspopulisten den Begriff nutzen, um sozusagen jedwede Wahrheit durch Ressentiment zu ersetzen. So, und das geht ja sogar so weit, dass es bis in Wissenschaftsfeindlichkeit geht und die Leugnung von Dingen, die man für unbestreitbar hält. Jetzt sind wir wieder bei dem hässlichen Teil des Massenbegriffs. Das heißt, das aufklärerische Moment, welche Interessen stehen hinter Presse, kippt in Gegenaufklärung, nämlich dahin, ich ersetze jedwedes Wissen durch Vorurteil. Als ich aus Europa zurückkam, erkannte ich, dass wenn Propaganda zu Kriegszeiten nützlich sein kann, es sicherlich auch auf Friedenszeit anwendbar ist. Und Propaganda wurde ein schlechtes Wort, weil die Deutschen es benutzten. Was ich versuchte, war, ein neues Wort dafür zu finden. So stießen wir auf die Bezeichnung Public Relations. Einer der größten Klienten von Edward Bernays war die United Fruit Company. Sie war Ende der 40er Jahre im Besitz einer großen Anzahl von Bananenplantagen in Guatemala, Zentralamerika. Wir werden von Personen regiert. Über Jahrzehnte bestimmte die United Fruit Company über die Regierung des Landes mit. Deren Namen wir noch nie... Indem sie enge Verbindungen zu den herrschenden Diktatoren hielt. Diese große Infragestellung dessen, was wir immer geglaubt haben. Guatemala war als Bananenrepublik bekannt. Sie beeinflussen unsere Meinung. Also wir glauben nicht wirklich daran, dass wir im Kollektiv es schaffen, es anders zu gestalten. 1950 jedoch wurde ein junger Militär, Oberst Jacobo Arbenz Guzman, vom Volk gewählt. Und deshalb sehen wir als Individuen all diese Probleme. Wir sehen die Herausforderungen, wir sehen auch das, was es mit uns zum Teil macht. The very propaganda. Er versprach, die Kontrolle über das Land durch die United Fruit Company zu beenden und die Bedingungen der Arbeiter zu verbessern. Doch das ist nicht... Und 1953 verkündete er, dass die Regierung einen Großteil des Landes der United Fruit Company übernehmen würde. Das ist nicht überraschend. Und trotzdem müssen wir unser eigenes Leben, unsere eigene Idee davon, wie wir gut leben können, wie wir für unsere Kinder bezahlen können, wie wir zusehen können, dass die vielleicht sogar zu unserem Job kommen. There was a very fine gander. Jacobo Arbenz Guzmans Versprechen waren enorm populär, aber ein Desaster für die United Fruit Company. Die Führung des Unternehmens wandte sich an Bernays, um Arbenz entgegenzuwirken. All das müssen wir ja innerhalb dieser Strukturen, die wir eigentlich gerne anders hätten, trotzdem organisieren. One day, somebody who saw him strutting up and down in his yard and singing. Das heißt, wir sind Komplizen aus einer Notwendigkeit heraus, remarked, in diesen Strukturen zu leben und zu überleben und uns zu entwickeln. There is a very propaganda. Doch das ist nicht überraschend. Bernays verstand, dass sich das Bild von Arbenz in der Öffentlichkeit ändern musste. Weg von einem Politiker, der etwas Gutes tat, hin zum Kopf einer Bewegung, die nahe an der US-Küste eine Gefahr für die amerikanische Demokratie bedeutete. They said something about propaganda. Aber das generelle Momentum von, solange wir immer mehr produzieren können, werden diese Konflikte nicht ganz so groß. Das ist ja, wenn viele Menschen möglichst reibungslos, immer die heilsame Kraft gewesen. Zu Zeiten des Kalten Krieges, als die USA auf die Gefahren des Kommunismus deutliche Reaktionen fand, schaffte Bernays es, das Problem der United Fruit Company zu einer Gefahr für die gesamte Gesellschaft zu machen. I have always suspected that, said the rooster. Friedlich gemeinsam mit begrenzten Ressourcen tatsächlich koexistieren können. Ich glaube, da fehlt uns noch der Mut und historisch gesehen ist es auch nicht naiv zu sagen, dass das eine richtig steile Zukunftsvision, Utopie vielleicht ist. Bernays nahm die United Fruit Company aus dem Blickfeld und machte aus dem ökonomischen Problem eine Gefahr für die amerikanische Demokratie und die damit verbundenen amerikanischen Werte. Sind Steuerungsprozesse dieser Art unumgänglich? In Wahrheit war Arbenz ein demokratischer Sozialist, ohne Verbindung nach Moskau. Telling everybody that the very fine gander was a dangerous bird. Bernays organisierte eine Reise nach Guatemala für einflussreiche Journalisten, die nichts über das Land oder seine Politiker wussten. Die Aufgabe ist nicht kleiner als im 21. Jahrhundert. Bernays arrangierte, dass die Journalisten neben einem Unterhaltungsprogramm auch ausgewählte Politiker trafen, die ihnen erzählten, dass Arbenz ein Kommunist sei, der von Moskau aus gesteuert werde. Die Aufgabe ist nicht kleiner als die Lebensstile der Zukunft zu finden. She had seen the gander talking with some hawks in the forest. They were up to no good, she said. Doch das ist... Während der Reise gab es auch eine anti-amerikanische Demonstration in Guatemala statt, die Bernays vermutlich organisiert hatte. Und bis wir eine andere Geschichte haben, an die wir glauben, bis diese andere Geschichte sich in anderen Strukturen zeigt, die uns tragen, solange wird dieser Prozess auch Unsicherheit mit sich bringen. Er stellte ebenso zum Schein eine Nachrichtenagentur in den USA auf, das Middle American Information Bureau. Diese Agentur bombardierte die amerikanischen Medien mit Pressemitteilungen, die besagten, dass Moskau Guatemala nutzen wolle, um die USA anzugreifen. He said to hell with the flag too, said the duck. Sind Steuerungsprozesse dieser Art Einschränkungen auf unsere Freiheit mal loszulassen und richtig neu zu denken Und dann aber aus diesem Neuen heraus zu überlegen, wie kommen wir dahin? Also nicht nur in der Blase zu bleiben, der Utopie, sondern zu sagen, was sind die Schritte, was sind die größten Durchbrüche, die wir jetzt angehen wollen? Alles das hatte den gewünschten Effekt. Die US-Bevölkerung fühlte sich von Kommunisten bedroht, die scheinbar so nahe wie niemals zuvor an den Grenzen des eigenen Landes aufmarschierten. Damit wir den Raum und die Möglichkeit, dass das auch entstehen kann, verbessern. Die CIA unter Kooperation der United Fruit Company bildete eine Rebellenarmee aus, die die Regierung terrorisieren sollte. Kampfflugzeuge, die von CIA-Agenten gesteuert wurden, warfen Bomben über der Hauptstadt Guatemalas ab. Finally, everybody snatched up sticks and stones and descended on the gander's house. He was strutting in his front yard, singing to his children and wife. There he is! Everybody cried. Wir wussten alle, es ist total krank, das System. Wir wissen alle, es ist noch schlimmer geworden seitdem. Kampfflugzeuge, die Bernays der eigenen Bevölkerung als Freedom Fighters vorstellte, die angeblich im Begriff waren, die Demokratie in Guatemala zu retten. Anstatt dass jede Rettungsaktion, jede Problemlösung eigentlich das alte Modell nochmal antreibt, das alte Modell nochmal am Leben erhält. Hawklover, Unbeliever, Flag-Hater, Bomb-Thrower. Nur eine logische Folge der Struktur. So they set upon him and drove him out of the country. Das ist das tragische Momentum. Als 1954 Richard Nixon den amerikafreundlichen Nachfolger von Arbenz besuchte, den Diktator Carlos Castillo Armas, inszenierte die Presseabteilung der United Fruit Company im ehemaligen Büro von Arbenz einen Schreibtisch, auf dem ein riesiger Berg von Marx-Literatur thronte. Und deshalb müssen wir uns von dieser Erzählung befreien und sagen, welche Erzählung greift denn das und transportiert das, von dem wir wirklich wissen, dass es für uns in der Zukunft fundamental und essentiell ist, es zu erhalten. Carlos Castillo Armas nahm alle Agrarreformen zurück, die Arbenz durchgeführt hatte. Der Pessimismus des Intellekts. Und gab der United Fruit Company ihr Land und ihre Arbeiter zurück. Aber der Optimismus des Willens. Moral. Moral. Der uns nach vorne treibt. Anybody. Jeder. Who you or your wife thinks is going to overthrow jeder, the government by violence. Jeder, den du und deine Frau für einen Landesverräter halten. Must be driven out of the country. Ist selbstverständlich auch einer. Und es ist nicht ungelöst, aber ich will nicht dran glauben, dass es nicht geht. Epilog. Propaganda. Wird. Niemals. Sterben. Sterben. Sterben. Niemals. Sterben. Kluge Menschen müssen sich darüber klar werden, dass Propaganda das moderne Instrument ist, mit dem sie für konstruktive Ziele kämpfen können. Und das ihnen hilft, Ordnung ins Chaos, ins Chaos, ins Chaos, Chaos, Chaos, Chaos zu bringen. Propaganda von Edward Bernays. Aus dem Amerikanischen von Patrick Schnur. Es sprachen Svenja Wasser, Patrick Güldenberg, Marek Harloff, Tobias Meister, Claudia Urbschat-Minges sowie Klaus Cox, Maja Göpel und Christian Kreis. Technische Realisation Henning Schmitz. Regieassistenz Lela Margareta Jafarian. Bearbeitung und Regie Björn S.C. Deigner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2017. Dramaturgie Jan Buck.